Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 42. Naja, wer weiß das schon. Die Zeit vergeht ja so schnell. Ich verliere langsam den Überblick, welche Woche wir schon haben. Oder ich will es verdrängen, welche Wochen wir schon haben. Weil das Jahr ist schon wieder bald rum. Ich habe das Gefühl, ja, so die Anfangsmonate, so Januar, Februar, März. Ja, jetzt wo es ja wieder so in den Temperaturen her stimmt. Ach, hey. Naja, egal, was soll's. Weihnachten steht schon vor der Tür. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist heute die Bildqualität, wenn ihr den Livestream seht, warum ist die Bildqualität übrigens so gut? Ja, hat der Rio da vielleicht schon wieder ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen? Ja, überhaupt nicht. Ich habe mal meine uralt, jetzt haltet euch fest, iToy-Webcam ausgetragen, das allererste Modell, ausgekramt, meine ich. Ja, und die stinkt locker gegen die Webcam an, gegen die sündhaft teure, die ich mir extra für den Videostream gekauft habe, indem sie nämlich viel, viel besser ist. Also das ist mal wieder so eine Lektion, die man gelernt hat daraus, dass teuer nicht mehr gut sein muss. Ja, wobei, ja gut, die war damals auch recht teuer, aber trotzdem. Es ist unglaublich. Und ja, also deswegen ist die Bildqualität jetzt besser, weil ich eine alte Kamera benutze. Ja. Also, naja, okay. Was soll's. Also mit Weihnachten hat es jedenfalls nichts zu tun. Für Weihnachten, da ist vielleicht noch Zeit für E-Books sich rauszusuchen, um dann eben zu kaufen. Oder man installiert sich Ubuntu 11.10. Beide Themen werden wir heute noch abgrasen da. Und ja, für die Ubuntu-Fans war eben vor ein paar Tagen Weihnachten, denn Ubuntu 11.10 ist herausgekommen, ist erschienen und es gab da jede Menge Verbesserungen von der alten Oberfläche 11.04. Es geht hauptsächlich, sagen wir es klipp und klar raus, es geht um Unity. Ja, noch nie hat eine Benutzeroberfläche die Community so gespalten wie Unity. Halt, stimmt nicht, doch. KDE und GNOME oder GNOME, je nachdem, wie man es aussprechen will, hat die Benutzer ja auch schon mal gespalten in zwei Lager und nur, dass der Kampf halt, sage ich mal, über die Zeit über ein bisschen abgeflaut ist, ja, weil die großen Distributionen haben sich eben für GNOME entschieden. Ich sag mal GNOME jetzt, weil ich sag immer GNOME und man muss ja nicht alles so englisch aussprechen, ja, unbedingt, ja. Ich weiß, ist diskussionswürdig, aber wenn die Amerikaner Munich sagen können zu München, dann kann ich auch GNOME zu GNOME oder irgendwie man das eben ausspricht sagen. Gut, auf jeden Fall gab es eben diese Grabenkämpfe GNOME KDE und GNOME wurde eben jetzt das Standard für die allermeisten großen Distros, während KDE halt dann ja fast schon ein bisschen ins Abseits gedrängt wurde, obwohl die KDE-Oberfläche sehr, sehr gut ist, wie ich finde, sehr, sehr gut sogar, macht auf jeden Fall einen viel moderneren Eindruck als eben GNOME. Und Unity, diese Oberfläche ist natürlich dann im ersten Moment sehr spartanisch, zu spartanisch bei 11.04, wie viele der Meinung waren. Und da hat eben jetzt Canonical da ein bisschen nachgebessert und die das neue Unity unter 11.10 ist wesentlich besser, hat auch mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen und das Ganze macht dann eben auch viel mehr Spaß, ja, muss man auch ganz klar sagen. Die Übersichtlichkeit hat da eigentlich nicht groß drunter gelitten. Ich sage jetzt nicht groß. Klar, es sind natürlich mehr Funktionen hinzugekommen. Von daher sind da sicherlich ein paar Sachen, wo man dann sagt, ja, okay, da muss man halt jetzt mehr schauen. Da ist Unity vielleicht dann doch wieder ein bisschen weggegangen von dieser extremen Einfachheit hin zu so ein Mittelding zwischen der Benutzbarkeit und eben den Möglichkeiten, die man da hat. Ja. Also, wer es nicht gemacht hat, der kann seine Distribution, zum Beispiel die 11.04, einfach upgraden auf die 11.10. Wer es noch nicht weiß, einfach ein Terminal öffnen und dort dann schön eingeben sudo space update minus manager space minus d, zack, return das Passwort dann eingeben und schon wird das Ganze installiert. Dauert ein bisschen, klar, ist ja ein Major Update, ein Upgrade und dann hat man eben dieses 11.10 bereits drauf. Ja, sehr schön und ja, es ist, was erwähnenswert ist, AffiDemux, das beliebte Schneideprogramm für MPEG-Dateien, gibt es leider noch nicht in der Version für Ubuntu 11.10, zumindest noch nicht in einer Binärversion, deswegen ist es momentan auch nicht zu finden und wurde deinstalliert. Ja, auch interessant ist, es gibt keine Nvidia-Einstellungsdialoge mehr, also diese Nvidia, das Nvidia Configurations Programm, das gibt es gar nicht mehr, das ist nicht mehr vorhanden. Das ist allerdings ein Problem von GNOME 3, weil im Hintergrund arbeitet ja nach wie vor GNOME 3 und Unity ist eben die Oberfläche für dieses, über diesen GNOME läuft, ja. Vielleicht geht da Canonical auch einmal ganz weg von GNOME. Allerdings viele Applikationen haben ja als Voraussetzung eben die GNOME-Bibliotheken und so weiter. Und da wird es wahrscheinlich schwer. Aber auf jeden Fall, das GNOME 3 ist da schuld dran, weil es gibt einfach da diesen Dialog nicht mehr und auch kein Screensaver mehr. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich meine, okay, man kann argumentieren, in der heutigen Zeit braucht man keinen Screensaver mehr. TFT-LCD-Bildschirme der neuen Generation brauchen sowas nicht mehr. Da ist es mehr oder minder eine Spielerei. Dennoch schade, dass es einfach so gestrichen wurde. Mal sehen, ob das irgendwann in den nächsten Veröffentlichungen wieder auftaucht. Und weil ich sehe dann doch im Internet, dass viele sich verwundert die Augen reiben, wo ist denn meine Einstellung für den Screensaver hin? Also man kann nur noch den Bildschirm quasi ganz abschalten lassen, was natürlich schön ist. Stromsparmäßig ist das schon sehr, sehr gut, viel besser als ein Screenblanker oder Screensaver. Aber okay, tja, kann man nichts machen, ist nicht mehr drin. Ja, und das. Was ist der erste Eindruck? Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ich persönlich habe die Unity-Oberfläche auch schon 11.04 sehr gut gefunden. Und es war der Grund für mich, überhaupt das Ubuntu 11.04 zu installieren. Ich hatte vorher die 10.04, glaube ich, weil das die LST, nein, LTS-Version war, ja, Long-Term Support. Und dann wollte ich da eigentlich nur ungern wechseln, aber die 11.04, dieses Unity, hat mich dazu gebracht. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich mag solche Oberflächen, die sehen richtig modern aus. Das ist, und da kann man jetzt, was weiß ich, böse sein oder sonst irgendwas. Das sind die Oberflächen der Zukunft. Ja, ganz klar, der Anwender, der normale Anwender, der will keine, da will ich erschlagen werden mit Möglichkeiten, mit Einstellungsmöglichkeiten von vornherein, sondern es muss so gestaltet sein, dass die erfahrenen Benutzer zwar noch was ändern können, ja, das quasi ein bisschen versteckt ist, aber die normalen Benutzer eine übersichtliche, schöne Oberfläche haben. Einfach klick, klick, klick und fertig. Ja, klickibundi könnt ihr dazu gerne sagen. Ist egal, aber das ist das, was die Leute wollen, das ist die Zukunft und deswegen finde ich die Entscheidung auch gut. Hier bei 11.10 wurden dann ja, wie ich schon gesagt habe, ein paar Konzessionen gemacht. Man kann jetzt in der Oberfläche selbst Sachen einblenden lassen, wie da zum Beispiel die Suche nach Files und Folders, kann man direkt machen. Musiksuche ist eingebunden, direkt in diese Unity-Oberfläche sozusagen. Und das ganze Erscheinungsbild ist auch sehr freundlich. Bei den ganzen integrierten Suchmöglichkeiten, die es da gab, und auch für die Unity-Oberfläche selbst, muss man sagen, es ist sehr viel schneller geworden. Es geht ruckzuck, also dieses, was noch bei Elfen 4, dieses bisschen hakelige Gefühl, ist vollkommen verschwunden. Es geht jetzt ruckzuck und das ist auch eine schöne Sache. Also Ubuntu 11.10 ist verfügbar. Könnt gucken auf ubuntu.com, da könnt ihr euch die Pakete runterladen oder eben einfach updaten. Auf der Oberfläche auch mit dem Update Manager müsst ihr allerdings noch in den Einstellungen setzen, dass ihr Distributions-Upgrades auch angezeigt haben wollt. Oder ihr geht einfach dann ins Terminal und gebt ein sudo update-manager -d und gibt dann das Passwort ein und dann geht das auch. Gut. Ich könnte jetzt zwar noch etliche Lobeshymnen über Ubuntu 11.1.0 singen, aber schaut es euch einfach mal an. Ist ja alles kostenlos und das bringt dann mehr, als wenn ich jetzt hier weiter quatsche, denn es gibt noch ein anderes Thema, das eigentlich ja mit Computern überhaupt nichts zu tun hat. Nicht nur eigentlich, sondern überhaupt nichts mit Computern zu tun hat. Aber ich habe mir ja auch immer wieder mal vorgenommen, so ein paar Themen reinzumachen, die nichts damit zu tun haben. Und ein Thema, was mich besonders gereizt hat letzte Woche, war diese Konfliktverschärfung der USA in Bezug auf den Iran. Ja, auf den Iran. Also ich habe hier geschrieben, USA versus Iran, nicht schon wieder Lügen. Ja, also man hat ja kräftig gelogen. Bei dem Einsatz in Afghanistan, bei dem Einsatz in Irak, wo man versucht hat, die Verbündeten ganz klar mit Täuschungen dazu zu bekommen, hier einzuschreiten. Und hier sollte das jetzt etwa schon wieder der Fall sein. Also mit ganz dünnen Beweisen, also Beweise kann man das eigentlich gar nicht nennen, mehr Indizien, soll jetzt hier wieder Stimmung gemacht werden, um dem Iran mit militärischen Angriffen zu drohen. Das macht auch die USA und auch Frankreich schon unverhohlen. Und ich finde das äußerst problematisch und kritisch. Also hier einem weiteren Land aus dieser Riege dermaßen so zu drohen und dann auch noch so durchsichtig. Also man kann ja absolut der Meinung sein, das kann ich dann nur unterstützen, dass den Menschen im Iran geholfen werden muss. Ja, das Regime dort ist alles andere als ein freundliches, nettes Regime, das die Menschenrechte achtet. Allerdings, die Methoden sind mal wieder äußerst fragwürdig und auch die Motivation. Also Obama sollte vielleicht den Wahlkampf nicht unbedingt hier nach Bush-Vorbild machen und jetzt einen Krieg rauf provozieren, damit er wieder gewählt wird. Ich verstehe das auch nicht ganz, wie leichtfertig hier mit Menschenleben gespielt wird. Und den USA dürfte es auch klar sein, dass ein Angriff auf Iran ja nicht so glimpflich ablaufen wird wie auf den Irak damals. Und hier werden möglicherweise auch noch andere Länder dann in den Krieg gegen die USA mit hineingezogen, freiwillig oder unfreiwillig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachbarn oder diese Region dort duldet, dass noch ein weiteres Land von den USA annektiert wird, so wie es mit dem Irak gemacht wurde, muss man ganz klar sagen. Ja, da kann man zwar auch anderer Meinung sein, aber sind wir mal ehrlich, so ist es gewesen. Und wie gesagt, durch Lug und Betrug wurde damals durch dieses Bush-Regime, das auch nicht besser war, dort dieses Land angegriffen. Ja. Und jetzt soll es hier dem Iran so ähnlich gehen. Also ich muss schon sagen, das muss man im Auge behalten und ich bin überrascht und gleichzeitig auch ein bisschen sauer. Und ich hoffe, dass sich da keine Verbündeten finden werden oder keine maßgeblichen Verbündeten. Ein paar werden natürlich immer wieder das tun, weil sie sich was versprechen vielleicht. Also niemand sich großartig findet, um hier diesen Angriff damit zu leiten. Und das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass das iranische Regime hier unterstützen will, sondern ich möchte die iranische Bevölkerung unterstützen. Und das wird nicht für die iranische Bevölkerung zum Vorteil sein, wenn die USA sich jetzt hier einmischt und dort angreift. Dann wird es in genau demselben Chaos enden, wie es auch im Irak geendet hat. Und ja, das Land wird destabilisiert und für viele Jahrzehnte unregierbar sein. Ja, was noch passiert ist diese Woche, tja, letzte Woche hatte ich ja schon was zu dem, na, nicht viel zu Steve Jobs gesagt. Zu demjenigen, der letzte Woche gestorben ist, möchte ich allerdings durchaus noch was sagen, nämlich Dennis Ritchie ist gestorben. Der Mann, der eigentlich ja, sagen wir mal, einer der größten Verdienste überhaupt in der Computergeschichte hat. Dagegen kann sich kaum einer ja, behaupten, sozusagen, gegen diese Verdienste. Schon gar nicht so eine Ikone. Entschuldigung, dass ich es jetzt nochmal so deutlich sage. Aber es war schon traurig, was ein Medienecho für einen Designer und Firmenboss gegeben hat, während eben die, wegen dem der die Grundlagen unseres Computeralltags überhaupt gelegt hat, ja, eben so, ja, mit Fußnoten bedacht wird. Dennis Ritchie ist nicht nur der Erfinder von C, der Programmiersprache, auf denen so gut wie alles, was wir heute im modernen Computerbereich haben, basiert. Nein, sondern er war auch Mitbegründer von Unix. Und das kann man noch in vielen Unix-Headern sehen. Dennis Ritchie wird da genannt. Und ja, ohne den würde es so kein Linux geben, weil das ja auch auf Vorbild von Unix basiert. Es würde kein Mac OS 10 geben, kann also kein OS 10, denn auch das basiert auf diesem System und entsprechend würde auch kein anderes modernes Betriebssystem, außer vielleicht Windows und selbst das wäre noch fraglich, so in der Form existieren, ja, ohne Dennis Ritchie. Also dieser Mann hat quasi die Computerindustrie, wie wir sie kennen heute, begründet und nicht nur ausgebeutet. Und vielleicht hätte er es tun sollen, dann wäre er vielleicht jetzt auch etwas mehr geehrt worden, ja, und berücksichtigt worden, denn eigentlich kann man in dem Computerbereich gar nicht mehr bekommen. Man kann nicht mehr erreichen, als Dennis Ritchie erreicht hat. Ich meine, alleine schon seine Verdienste wegen der Programmiersprache C, der Entwicklung der Programmiersprache C, das ist unglaublich, ja. Alles basiert mittlerweile auf C, C++. Da muss man ganz klar sagen, was soll man denn da noch besser machen? Ich weiß es nicht, denn deswegen hat auch zum Beispiel John Maddock Hall im Internet seine ja, das kundgetan, seine Meinung zu dem Ganzen und ich finde es auch sehr, sehr schön. Dennis Ritchie, ich habe auch Dennis Ritchie persönlich nicht gekannt, deswegen auch hier, ich kann nichts sagen, was den Angehörigen oder die engen Freunden eben ein Trost wäre. Dennoch finde ich, hat er es verdient, erwähnt zu werden, eines der größten Computergenies unserer Zeit, wenn nicht das Computergenie unserer Zeit. Bayern stoppt den illegalen Einsatz des Staatstrojaners. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen. Da war es noch nicht ganz sicher, ob dieser Trojaner vom BKA tatsächlich eingesetzt wurde oder eben nicht. Und tatsächlich war es offenbar Bayern, der Bundesstaat, der das eingesetzt hat. Der Bundesstaat, ja. Der Freistaat, Entschuldigung, ja. Und da liegt anscheinend der Hase im Pfeffer. Ja. Ein eigenständiger Einsatz dieses Staatstrojaners behielt sich hier dieser muss ich schon sagen, Staatsfeind Nummer 1? Nein, kann ich leider nicht sagen, denn er ist der Staat sozusagen, zumindest in Bayern. Ja. Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat diese Online-Überwachung dann aber trotzdem Vorbehalt, ja, jetzt erstmal gestoppt, weil der Druck eben auch sehr, sehr groß war. Der CCC hat den Trojaner geknackt, auseinandergenommen und festgestellt, dass man eben damit noch ganz andere Sachen machen kann, zum Beispiel Daten manipulieren auf dem Rechner. Somit können Beweise so beliebig eingeschleust werden und so, ja, rein theoretisch. Und das ist ein eklatanter Verstoß. Überhaupt ist der Einsatz dieses Staatstrojaners verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Und der Verfassungsschutz hat auch sehr stark eingeschränkt diese Benutzung. Und Bayern scheint es da nicht für nötig zu halten, sich an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu halten. Und ich hoffe, dass es damit mit diesem Stopp nicht getan ist, sondern dass da auch kräftig geklagt wird gegen den Staat Bayern, damit dieses nicht mehr oder nicht nochmal passiert. Nur wen soll man bestrafen? Den Innenminister? Ich weiß nicht. Also da gehört eine ganze Riege von Leuten, die eigentlich zurückdrehen müssten, weil das oberste Ziel muss sein, die Demokratie und die Bürger zu schützen und nicht die Bürokratie zu unterhöhlen und Bürger auszuspionieren und dann noch hier theatralisch auf Facebook und Google zu zeigen, wie schlimm die Datenkraken in Anführungszeichen doch wären, und gleichzeitig macht man viel, viel mehr und verlangt eben von den Bürgern bedingungsloses Vertrauen zur Staatsmacht. Entschuldigung, also ich würde eher Google vertrauen als einer Regierung, überhaupt einem Staat. Ja, denn die Geschichte hat gezeigt, dass Privatfirmen kommen und gehen, aber dass Staaten ihre Macht früher oder später immer ausnutzen. Deswegen sollte man ihnen gleich von vorne weg, und so ist auch unser Grundgesetz gedacht, die Macht so weit einschränken, dass das eben nicht möglich ist. Unser Grundgesetz, wie gesagt, zeigt das in jeder Faser, ja, auf, aber es wird halt eben hier massiv probiert, das entweder zu ignorieren, zu umgehen oder sogar eben sich darum nicht zu kümmern und gegen geltende Gesetze verstoßen. Und das ist einfach nicht akzeptabel, und da muss auch ein Exempel statuiert werden, damit eben sowas nicht nochmal vorkommt. Okay, das wollte ich nur nochmal kurz zu dem Thema sagen, damit man da auch auf dem Laufenden ist, was das angeht. Ja, dann die Buchmesse in Frankfurt war ja letzte Woche ebenfalls, oder ja, am Wochenende war es dann auch für die Besucher geöffnet. Und ja, es war, wie ich eigentlich erwartet habe, E-Book war das Thema, E-Book, E-Book, E-Book. Bei uns sträuben sich immer noch Leute dagegen. Das ist auch gut, alles klar, kein Problem. Wer immer noch sagt, okay, der Buchhändler an der Ecke, das ist mir viel wichtiger, da gehe ich hin. Ich mag keinen elektronischen Krimskrams. Ich möchte gedruckte Bücher, die verfilzen, vergilben, viel Platz wegnehmen, Umwelt verschmutzen, weil sie auch gedruckt werden müssen. Das heißt, es müssen auch Bäume gefällt werden und so. Egal, ich ziehe das schon wieder ins Negative. Nein, nein, überhaupt nicht, ja. Bücher sind was Schönes, gedruckt oder elektronisch, mir egal. Die sind auf jeden Fall schön, super. Nur die Leute, die eben so vehement gegen E-Books sind, warum auch immer, ein rationaler Grund, außer vielleicht wegen dem DRM, gibt es nicht, ja. Die sollten eins bedenken: Das E-Book ist die Zukunft des Buches. Und es wird weiterhin, was ich schon immer gesagt habe, es wird weiterhin genug gedruckte Bücher geben. Ja, wahrscheinlich alle Titel wird es noch über absehbare Zeit gedruckt geben, auf Papier. Da braucht keiner Angst zu haben. Ja. Aber die Zukunft, die Massenverkäufe, die werden auf E-Book-Basis in Zukunft getätigt in den USA. Ist das schon so? Ja. Und bei uns wird es so sein. Und das Problem ist eben, wer jetzt den Zug verpasst, weil er sich eben dagegen stellt, weil er sich dagegen gesträubt, auch was für einen Gründen auch immer, der verpasst die Chance, und der wird mit dem Papier, mit dem Printbook untergehen. Ja, es hört sich jetzt auch wieder so an, als ob es keine Printbücher mehr geben wird. Das stimmt aber nicht. Ja, wie gesagt, es wird nach wie vor gedruckte Bücher geben. Ich möchte immer wieder sagen, wie das so war in der Übergangszeit von der Schallplatte auf CD. Bis heute gibt es noch Leute, die Vinyl über alles lieben und versuchen krampfhaft dem Vinyl immer wieder, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr zuzusprechen. Ja, Herz und Seele und überhaupt und hin und her. Ja, die Vinyl, das Heiligtum, die Schallplatte, Sonderedition gibt es immer noch als Schallplatte. Ja, obwohl die CD den Siegeszug schon längst abgeschlossen hat. Ja, und momentan die CD schon wieder durch MP3 und andere elektronische Formate, auch Ogwarbis und so weiter, jetzt abgerungen wird. Ja, also das, da wird wieder eine Ablösung geben. Ja, und hoffentlich wird das zum Beispiel auch auf FLAC sein, eine verlustfreie Codierung. Aber das ist auch sowas, ja. Man kann sich dagegen sträuben, ja, man kann nach wie vor CDs kaufen, man kann auch nach wie vor Schallplatten kaufen, ja. Wobei, wie gesagt, hier die Schallplatte ist ja schon sehr, sehr lange vorbei, deswegen gibt es bei weitem nicht mehr alles auf Schallplatte, und so wird's halt auch dann irgendwann mit den Büchern sein. Bloß in der Übergangszeit wird sowohl die Schallplatte als auch die E-Books, wie bei den Schallplatten CDs, Schallplatte und CDs gleichzeitig gab, wird es dann eben noch eine ganze Weile gedruckte Bücher und E-Books parallel geben, und dann kann sich jeder entscheiden, was er holen will. Nur irgendwann wird das weg sein. Und die Zukunft wird jetzt gelegt. Ja? In den USA gehen schon die ersten Buchhändler, große Buchketten, ja? Ist eine ja schon umgegangen in den Konkurs, weil sie den Anschluss verpasst hat und eben E-Books komplett ignoriert hat. Das hat sich gerecht. Weitere werden sicherlich folgen, wobei mittlerweile auch alle größeren Verlage bei den E-Books in den USA angekommen sind. Bei uns leider noch nicht. Deswegen gab es eben auf der Buchmesse in Frankfurt einen großen Push Richtung E-Books. E-Books sollen jetzt sogar den Buchhandel retten. Und ich finde die Aussage durchaus bemerkenswert. Ja. Thalia hat ja schon so einen halbherzigen Anfang gemacht. Mit den Büchern Libri hat auch schon viele E-Books in den Markt gebracht, sozusagen. Natürlich hängt das alles von Verlagen ab, was die reinbringen. Weil Libri und Thalia sind ja mehr oder minder nur Verkaufspartner, wobei Thalia ein bisschen mehr Marktmacht hat, ja. Aber sie sind ja nur der Vertrieb sozusagen. Die Verlage müssen sich einig sein, endlich alle Bücher auch als E-Book zu bringen. Sonst wird sich das rechnen. Schon werden die Umsätze bei den Verlagen zurückgehen, ja. Die Verlage denken wohl, weil sie bei uns Buchpreisbindung hätten, ja, wäre das nicht so schlimm. Aber wenn die Leute keine Bücher mehr kaufen, ja, ja. Da wird sozusagen gleichzeitig jammern sie aber über Piraterie im Internet, ja, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wen wundert's denn, wenn 60% laut Aussagen, was ich auch für falsch halte, der Bücher im Internet illegal kopiert werden? Was bleibt denn den Leuten übrig, wenn es die Bücher gar nicht als E-Book zu kaufen gibt? Die gibt's aber als illegales E-Book abgescannt. Ja, und die Leute wollen eben mal E-Books, ja, die Masse jedenfalls. Die wollen keine Bücher mehr, den meisten Leuten ist das Regal voll Bücher eben zu viel in der Wohnung, ja. Und ich habe auch eine ganze Wand voll mit Büchern, die werden auch sukzessive jetzt, sobald die Titel erscheinen als E-Books, werde ich mir die sogar als E-Books nochmal neu kaufen, ja, und werf dann die alten Bücher, nein, ich werf sie nicht weg, sondern ich gebe sie dann in einen Secondhand-Shop, ja, damit die zu guten Zwecken und für Bedürftige eben noch weitergegeben werden können. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Bücher ersetzen werde, schon alleine wegen dem Platzproblem. Ja? Und das ist eben das Thema, was jetzt eben hier ist. Die Verlage scheinen es noch nicht zu realisiert haben, dass sie das jetzt machen müssen. Stattdessen jammern sie wieder, dass man da was machen muss gegen die Raubkopierer. Man wird aber nichts machen können, wenn es doch das Buch gar nicht gibt. Es gibt doch keine Möglichkeit, keine legale, das Buch als E-Book zu kaufen, und wenn die Leute doch aber das als E-Book wollen. Der Kunde ist König und der Kunde bestimmt. So wurde es ihm immer eingebläut, ja, den ganzen Konsumentenleben über, was auch richtig ist, dass der Kunde entscheiden kann, wie er was bekommen kann. Und wenn der Kunde eben nach E-Books verlangt, dann muss es ihm auch gegeben werden. Genau wie mit der Musik damals auch. Hätten die Musikfirmen das früher eingesehen, wäre ihnen wesentlich weniger Gewinn entgangen. Ja, jetzt hat die Musikindustrie ein grauslicher Ruf. Ja. Aber auch die Zahlen von den Raubkopien, ja, sind positiv beeinflusst worden, positiv für die Musikbranche, nachdem die großen Musikshops, Amazon zum Beispiel, als MP3 die Dateien angeboten haben, weil dann eben die Leute eben das haben, was Konsumenten haben wollen, ja, weil die meisten Menschen wollen ja nichts Illegales. Das ist falsch, wenn die Musikindustrie oder die Buchindustrie das denkt. Ja, und ich hoffe mal, dass es tatsächlich so ist. Ich hoffe, für die Industrie hoffe ich das, denn ansonsten sind sie verloren, sowieso im Zeitalter des digitalen Daseins. Ja, das kann man vergessen. Da gibt es auch keine Möglichkeit dafür. Auch jedes Verbot würde abprallen. Ja, aber es ist ja schon verboten. Was will man noch mehr machen? Es ist ja schon verboten. Es gibt ja schon bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe für Raubkopien. Was soll man denn noch machen? Trotzdem machen es die Leute, weil die Leute ein Bedürfnis haben. Und wenn die Industrie das Bedürfnis nicht decken kann, dann werden die Leute sich ihr Bedürfnis anders decken, egal, koste es, was es wolle. Ja, so, das ist eben das Problem. Und das müssen die Verlage eben noch hier verstehen, anbieten. Ja, und dann kann es auch gekauft werden. Wenn man es nicht anbietet als E-Books, dann kann es auch nicht als E-Book gekauft werden. Und wenn eben jemand keine gedruckte Bücher mehr möchte, keinen Platz mehr hat oder sagt, ja, gedruckte Bücher ist was Antikes, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte eine Volltextsuche machen. Ja, zack. Und dann werden diese Leute eben auf illegale Bücher zurückgreifen, wenn es keine legalen gibt. Also da Buchhandeln, ja, nicht jammern, Lösungen bieten. Ja, so sieht das aus. Oh, da kann man sich wieder in Rage reden. Ja, das mache ich ja so gern. Auf jeden Fall, Amazon wird, wenn sich die deutschen Buchhändler und auch die Verlage nicht besinnen, wird Amazon das Geschäft auch bei uns übernehmen. Bisher sah es ja immer so aus, dass Amazon kein großes Interesse hätte am deutschen Markt. Das hat sich jetzt geändert. Auch der neue Kindle, wenn auch zu einem frechen Preis, ja, im Gegensatz zum amerikanischen Original, ist bei uns erhältlich, 99 Euro. Aber es zeigt doch, wohin der Weg geht und dass Amazon auch langsam eben den deutschen Markt erkennt. Dann wird wohl auch irgendwann der Kindle Fire kommen und dann haben wir ja ein Riesenproblem. Also der deutsche Buchhandel sieht es aber jetzt auch zumindest zum Teil so und bringt ein eigener E-Book-Reader raus. Allerdings hätten die da, sollen ihre Hausaufgaben machen, sie vielleicht mal sowas wie den Kindle angucken und sich nicht einlullen lassen. Jetzt soll da irgend so ein Gerät von Trackstore kommen mit normalem LCD-Display. Nein, nein, nein. So will das nicht. Also ein normaler Leser, wenn der das LCD-Display von Trackstore sieht, von Trackstore, von diesem Liro Color zum Beispiel, ja, dann ist die E-Book-Freude gleich wieder gedämpft, weil eben die Bildqualität viel zu schlecht ist. Ja, also wenn man schon ein Farbgerät möchte, dann sollte man sich lieber sowas wie das Kindle Fire mal angucken. Ja, auch das hier allerdings mit einem IPS LCD-Display, also schon eine höhere Qualität. Selbst das ist noch diskussionswürdig, weil viele Leute eben schwarz auf weiß, schön, klar, Hochkontrast gedruckt haben wollen und das heißt E-Ink. Ja? Und so sollte es eigentlich sein. Stattdessen wird eben wieder so ein Billiggerät von Trackstore vermarktet als der Standardreader für den deutschen Buchhandel. Weia, weia, weia, kann ich dann nur sagen. Was haben die sich dabei gedacht? 800 mal 480 Pixel Auflösung, LCD-Display bei 7 Zoll. Ja, nein, tut mir leid. Da ist jedes Galaxy Tab 7 Zoll wesentlich besser geeignet, das Display viel, viel besser in der Qualität her, als dann eben dieser Trackstore Liro Cola. Ich verstehe das nicht. Damit macht man sich keine Freude und es ist wirklich so, dass man sich da fragen muss, hat wieder der Buchbranchenverband, ja, hat er da wieder nur halbherzig gehandelt und einfach so ein Reader genommen, damit die Leute nicht ganz so viel E-Books kaufen, ja? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, ja, was da los ist. Nun gut, wir werden es abwarten müssen. 100 Euro soll der Liro Color kosten. Ja, da wird noch ein Modell von Weltbild und Hugendubel, ja, verkauft. Der Trackstar Ibukrita 3.0 und der kostet 40 Euro weniger, also 60 Euro. Dort gibt es allerdings kein WLAN-Modul und hat auch kein Touchscreen, während der Liro Color beides integriert hat. So, und dann werden wir mal abwarten, wie sich das dann entwickelt und ob es da dann noch irgendeine Chance gibt für den deutschen Buchhandel, sich gegen Amazons Fire und Kindle durchzusetzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe auch momentan keinen Grund, warum ich nicht Amazon Kindle unterstützen soll. Man sagt zwar, ja, das proprietäre Format, aber sind wir mal ehrlich, EPUB DRM, ja, ist auch so eine Geschichte. Wenn ich alles als also mit diesem Amazon DRM bekomme und ich kriege alles als EPUB DRM, ja, gibt es keinen Grund, warum ich eigentlich mich von, also eins von beiden festlegen soll, beziehungsweise nicht zum Beispiel ins Kindle nehmen soll, ja, weil eben da auch die technischen Möglichkeiten wesentlich ausgereifter sind, ja. Ich sag nur Autosync von allen Geräten. Ich habe hier etliche EPUB-Reader, aber das Problem ist eben, wenn ich ein Buch habe, dann muss ich das auf jeden einzelnen übertragen. Wenn ich lese, dann ist bei keinem, merkt sich dann, wird also synchronisiert, wo ich beim letzten Reader wo aufgehört habe zu lesen, ja, und so weiter und so weiter. Also ich habe zum Beispiel Handy, Tablet und E-Book Reader E-Ink, und je nachdem lese ich mal auf dem und mal auf dem, und das geht eben so nicht, ja. Wobei eben das bei Kindle ganz einfach ist. Die Kindle-App gibt es für jedes Android-Handy, es gibt für iOS, es gibt sogar auf dem Computer, in der Cloud, in Chrome, ja, also ohne dass ich überhaupt was runterlade, einfach so über die Cloud kann ich lesen. Dann eben auch noch die Kindle und das Amazon Tablet dann, und überall synchronisiert das untereinander. Das heißt, wenn ich irgendwo anfange zu lesen, bin dann auf der Seite so und so, und ich nehme dann mein anderes Gerät und dann lese ich dort von dort aus weiter, wo ich dort aufgehört habe bei dem anderen Gerät. Also es ist wunderbar, so soll das funktionieren, kundenfreundlich. Und was hat Amazon gesagt? Etwas, was man synken muss, ist nicht kundenfreundlich genug. Und wenn es da noch nicht mal eine Sync-Funktion gibt, ja, dann ja, ist es eigentlich undenkbar. Ja, also das gibt's eigentlich nicht. Ja. Nun gut, alles klar. Aber weiter geht's. Ich hab die Themen hier auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch noch ein paar Infos dazu holen, weil da könnten wir auch jetzt längere Zeit drüber reden. Aber wir haben schon fast 40 Minuten zusammen. Dann habe ich noch was gelesen. Ich mache vielleicht erstmal die Verlinkung. Die Verlinkung im Internet ist gestärkt worden. Ein wunderbares Gericht hat nämlich jetzt auch mal festgestellt, dass eine Verlinkung auch zu rechtswidrigen Inhalten nicht unbedingt verboten sein muss, wenn da zum Beispiel dann eben zum Zwecke der Berichterstattung verlinkt wird, ja, dann ist das durchaus in Ordnung. Und es ging dabei speziell um einen Link auf eine Medienplattform, und zwar Indymedia, das eben Dokumente veröffentlicht hat, die jemand anders quasi belastet haben, und dänisch ist dann vor Gericht vorgegangen dagegen. Und das Landgericht Braunschweig hat es eben abgelehnt. Also diese Verlinkung ist rechtens, und das darf man auch machen, weil der Mann dort nicht direkt namentlich erwähnt wurde auf der Seite, die verlinkt hat. Sehr wohl allerdings auf der Seite, die verlinkt wurde. Ja, kompliziert, ne? deswegen darf den Link weiterhin haben, auch wenn diese Seite möglicherweise, und das wurde auch offenbar festgestellt, ja, dass diese Seite rechtswidrige Inhalte hat, trotzdem darf der Link gesetzt werden, weil sich der Mensch, der das verlinkt hat, oder die Redaktion, die das verlinkt hat, sich dieses nicht zu eigen gemacht hat, diese Inhalte dort. Ja. Und der Rechtsanwalt Beklagten, der Thorsten Feldmann, der hat dann auch gesagt, dass es ein schönes Signal sendet, dieses Urteil. Also das Urteil sendet ein schönes Signal aus und stärkt die Meinungsfreiheit durch Nutzung internetspezifischer Funktionen. Sehr schön. Also das ist auch mal eine positive Nachricht. Also bei manchen Richtern kommt das schon an, was so eine Verlinkung eigentlich ist. Ja, und dass man die nicht einfach so verbieten sollte, sonst ja, ist es mit der freien Meinungsäußerung bald vorbei, meine ich. Naja. Ja, also, schön. Gibt's auch mal ein positives Urteil. Puh, so, und zu guter Letzt, die Wired-Konferenz hat doch tatsächlich ein George Dyson behauptet, die Zukunft ist analog und sozial. Die Strukturen würden wieder von den digitalen Strukturen in analoge Strukturen übergehen und auch eben die sozialen Netzwerke da ganz stark mit eingeflochten werden. Und ja, da kann man eigentlich nur recht geben, wenn man sieht, wie das Internet sich momentan entwickelt, dann wird es tatsächlich mehr oder minder wieder so Richtung analog, wo es eben nicht nur das 0 und 1 gibt, ja, ja, sondern eben Abstufung. Natürlich, die Technik ist nach wie vor, klar, digital. Allerdings die Strukturen, die das Internet eben zudem machen, also die Vernetzung an sich, ja, die haben schon fast wieder die haben eben wieder analoge Ziele, ja, und so das eben hat hier auch der Jenisch hier gesagt, Menschen machen zufällige Klicks und die Maschine lernt davon, ja, und so könne eben die Intuition mit Erfindungsgabe ersetzt werden, und hat auch gesagt, wir erleben eine analoge Revolution, die digital vorangetrieben wird, ja. Und sicherlich sind da einige Indikatoren vorhanden, die das also bestätigen. Und ja, auch die gesamte Struktur, die sich da aufbaut momentan, durch die sozialen Netzwerke, sind durchaus mehr wieder an den Menschen orientiert und weniger an die Maschinen. Und im Prinzip läuft das nur noch im Hintergrund, während eben die Benutzung und die Form an sich des Internets dann ja mehr oder minder wieder zu analoge Strukturen haben. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es auch dann bei den Vernetzungen an sich früher oder später analoge Strukturen, also sich herausstellen, dass analoge Strukturen dann auch wesentlich effektiver sind als normale digitale Netzwerkstrukturen. Gut, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr reden, vielleicht nächste Woche, dass ich da nochmal so ein bisschen mehr dazu sage. Ich habe ja auch schon öfters das Thema virtuelle und reale Netzwerke und die Verschmelzung dessen, das ist so eine Art Steckenpferd von mir, ja, habe ich da schon angesprochen des Öfteren, und vielleicht können wir das dann auch noch ein bisschen vertiefen nächste Woche. Aber dann muss ich da echt mal schauen, vielleicht passiert wieder nächste Woche so viel, dass ich nicht dazu komme, beziehungsweise dass andere Themen wieder vorherrschen vor diesen allgemeinen Sachen, die es da eben gibt. Ja, und damit sind wir am Ende der Rios-Wochensicht wieder angelangt. Und ja, ich denke, ich habe diesmal ziemlich viel Informationen euch hier um die Ohren gehauen, vor allem wegen E-Books, und ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr nervt, dass ich momentan sehr viel über E-Books rede, aber es ist so eine Art Revolution, die sich da vollzieht momentan, und ich sehe momentan ziemlich viel schwarz für den deutschen Buchmarkt, wenn sie sich weiterhin so anstellen und so schlecht oder so negativ gegen E-Books einstellen, wenn auch zu Konsumenten bei uns müssen ein bisschen aufpassen. Die Zukunft wird digital sein, beziehungsweise eben digital oder analog, ja, wer weiß. Aber die Zukunft wird auf jeden Fall auf E-Books basieren im Lesebereich, und da muss man sich damit abfinden, oder man wird mit den alten Büchern untergehen zusammen. Ja, und das wollen wir nicht. Schon gibt es bald nur noch ein paar Buchmonopole, die dann bestimmen, was wir lesen. Und das sollte ja wohl nicht sein, richtig? Okay, also dann sag ich bis nächste Woche, und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann könntet ihr mich erreichen unter Twitter @Rio, E-Mail rio@thenetcast.com und ja, auch unter Google Plus, Rio Cook, könnt ihr mich malträtieren mit Anfragen und so. Ich lese jede einzelne durch. Und denkt dran, immer live am Montag 15 Uhr gibt es dann die Übertragung von der Rios Wochensicht live aufgezeichnet. Und da könnt ihr auch in der Sendung gerne über Twitter mitmachen. Ja? Und dann, also die genauen Angaben findet ihr dann bei ustream.tv, wie ihr das machen könnt. Über Twitter könnt ihr Tweets senden und die sehe ich dann hier auch. Und so könnt ihr auch dann aktiv in die Sendung eingreifen. Und ja, jetzt ist aber genug. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.